Herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. So, ja. Der Biografie mit und von Visit of Avignon. Liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Endlich mal wieder, denn ich habe seit fast einem Monat nichts mehr gesagt. Es war die Stille. Nun, worum ging's? Mein MacBook war kaputt. Leider habe ich nur den einen und ich war im Süden Frankreichs unterwegs. Und wäre ich hier in Sarajevo gewesen, hätte ich das Ganze vielleicht auch auf meinem PC produzieren können. Ich denke aber ja nicht, denn wenn jemand schon auf einem MacBook arbeitet, dann hat er keine Lust mehr, irgendwie auf PC sich umzustellen. Also ich habe auf jeden Fall keine Lust. Vielleicht bin ich einfach nur zu faul, wer weiß es. Was ist danach passiert? Nachdem mein MacBook endlich mal wieder repariert wurde, hatte ich sehr viele Probleme, die ganzen Programme wiederzufinden, denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich halte aber fast jede CD irgendwo anders und jede DVD wird so versteckt, damit ich es auch je nicht wiederfinden kann. Und ich weiß, ich habe es dahin gelegt und habe es mir gesagt, das lege ich extra dahin, damit ich es wiederfinden kann. Leider klappt das aber nicht. Also ich muss mir irgendwie ein neues System überlegen, wie auch immer. Ich habe herausgefunden, dass ich nicht einfach französische Bands so ohne weiteres vorstellen kann oder sollte. Ob ich es darf, das weiß ich nicht, denn eigentlich haben wir in Bosnien nicht wirklich irgendeine Vollmacht, die mich dazu zwingen könnte. Also nicht irgendein Gesetz oder was weiß ich. Also wir haben die ganzen Gesetze, aber hier geht es drüber und drunter. Also würde das lange dauern. Da ich aber sehr gerne und sehr oft nach Europa reise, möchte ich es mir mit den Europäern nicht verscherzen. Also habe ich jetzt jeweils die ganzen Gruppen, die ich noch gerne vorstellen möchte, um ihre Erlaubnis gefragt. Und ich habe von zwei schon die Antwort bekommen und eine stelle ich euch jetzt gerade auch mal vor. Die heißen Les Orgres de Barbac. Ist also wie gesagt eine französische Band. Sie besteht aus vier Geschwistern und alle vier spielen verschiedene Instrumente und produzieren sich immer wieder aufs Neue selbst. Ich mag die Gruppe, ich finde, das kann man sich auch anhören, wenn man kein Französisch spricht. Wenn man es tut, auch gut, die Texte sind interessant, auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und wie das Lied heißt, könnt ihr auf meinem Blog lesen, und zwar unter rubenvagabund.blogspot.com, Vagabund mit einem D am Ende. Und wenn ihr mehr Informationen zu der Gruppe haben wollt, ich kann euch auch gerne beraten, und zwar, ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben unter rubenvagabund@gmail.com. Noch eine ganz kurze Sache, bevor ich das Lied abspiele. Ich habe bemerkt, dass ich viel mehr Zuhörer habe als vorher. Ich würde gern wissen, woran das liegt. Also, wer hat für mich Werbung gemacht? Denn irgendwie am Anfang, vor anderthalb Monaten, hatte ich mal gerade 13 Leute, die gehört haben und vier oder so, die mir gemailt haben. Einer der fleißigsten war halt eben Ulrich. Wer die alten Episoden gehört hat, kennt das. Uli aus Haus 8. Der mir immer noch nicht geschrieben hat, was Haus 8 bedeuten soll. Ich würde es immer noch gern wissen, also lieber Ulrich oder irgendwer da draußen, was ist Haus 8? Geht es eigentlich nur um die Hausnummer oder hat es eine größere Bedeutung? Ist es ein Kunstprojekt? Also wie auch immer. Und wieder mal wiederhole ich dieses Wörtchen also. Naja. um es jetzt nicht zu wiederholen, sage ich jetzt einfach mal viel Spaß beim Hören. Ich bedanke mich an all die Leute, die Werbung für mich machen. Ich begrüße all die ganzen, oh Gott, mein Deutsch wird auch immer schlimmer. Also ich begrüße alle neuen Zuhörer, denn seit ein paar Tagen sind es 20 pro Tag geworden. Mit den meisten bin ich ja auch Facebook befreundet. Gut, ich will jetzt nicht weiter schwafeln. Also viel Spaß. Hier sind Les Orgres de Barbac. Des instants volés. Tu dis la vie ça va, ça vient, c'est du copier-coller. Prends l'amour comme le tien et tu seras toujours pardonné. On a qu'une vie et c'est celle-ci, pas de gâchis, pas de chichi. Le temps nous tente et c'est tant mieux, pas de raison d'être amoureux. Moi je suis qu'un mauvais présage, pas sa gosse, pas sage. Un vieux copain qui craint, fâché du quotidien. Enfant pourri gâté qui sait pas arrêter. Qui va ses entrevues devient un mauvais souvenir. Un chargeur, quand tu m'excuses ma gueule. Je supporte pas les femmes seules qui ont vieilli vieux, mais comment les cris de chansons. L'enfant, j'étais derrière, t'étais devant. On n'a pas tous la même chance, j'étais toujours ton remplaçant. Au football, on récréait quand on faisait les 400 coups. C'est toujours moi qui les prenais, évidemment, ça fait beaucoup. Les râteaux, les gadins, les genoux écorchés. C'était mon pain quotidien, ma leçon, ma corvée. Un destin malsain. Et ce truc dégueulasse qui fait toujours qu'en maillot de bain. Moi j'ai la gaule et toi la classe. La première fois t'as fait le mur. T'as rencontré l'amour. Bien sûr, celui qui dure. Moi j'attendais dans la cour. Dans la voiture volée. Et qui s'est fait tirer. Jamais pour le expliquer. C'est toi qui en avais eu l'idée. Moi je suis qu'un mauvais présage, un sale gosse passage. Un vieux copain qui craint, fâché du quotidien. Enfant pourri gâté qui sait pas s'arrêter. Qui va ses emplois bien devient un mauvais souvenir. Un chargeur, quand tu m'excuses ma gueule. Je suis pas un fan seul. Plus on vit, plus on défend mon et d'une chanson. Il pose plein de questions, je dis que là où t'étais heureux. En tout cas beaucoup plus que moi. T'as pas un maître sympa. Mais depuis quelques mois, elle se fâche pour n'importe quoi. Je dis qu'elle te méritait pas, elle est d'accord avec moi. Je sais pas si c'est un compliment, moi je trouve ça plutôt navrant. Mais pour moi, elle est roi des rois, le plus grand des plus grands. Je ferai n'importe quoi. Pour tout convienne comme avant. Si tu mens, on oublie tout. Je retourne dans ton nom. Dans cette histoire de fou. Aux un truc un peu sombre. Tu resteras mon idole, un exemple ici bas. Deux amis pour qui tout colle sans problème, dit tracas. Je suis un mauvais présage, un sale gosse passage. Un du copain qui craint, fâché du quotidien. Enfant pourri gâté, tu sais pas s'arrêter.